wenn ich gehen muss. Ohne dich erschieb ich Krise. Komm, wir fliegen Richtung Venus. Komm, Baby, komm, die verziehen uns. Die Menschen sind kalt, so wie Iglus. Du bist viel zu heiß für diese Welt. Du bist viel zu geil für diese Welt. Ja, Babe, ja, ja, Babe, du bist meine Perle. Ja, die schönste Frau auf dieser Erde. Ja, komm, wir trinken noch ein Drink, ja. Keine Sorge, ja, ich nehm dich mit. Ja, für nie. Oh Tiffany, du bist mein Baby, ja, ja. Oh Tiffany, du bist mein Baby. Komm, wir haben heute Spaß, ja, ja. Komm, wir trinken noch ein Glas, ja, ja. Komm, wir haben heute Spaß, ja, ja. Oh Tiffany, ja. Schöne Zeit mit dir niemals vergessen, nein. Keine Frau da draußen kann dich je ersetzen, nein. Ja, ja, wir haben Schweres durchgemacht, ja. Baby, bitte komm zurück, ja. Ja, du fehlst mir jeden Tag, ja. Nur mit dir bin ich verrückt, ja. Ohne dich, mein Bild, macht mein Leben keinen Sinn. Sag mir, wo du bist, ja. Ich mach alles nur für dich, alles, was du willst, ja, ja. Und Tiffany, ja, wenn ich dich verliere, ja. Liebst du mich, Babe, ja, gehst du nie wieder, ja, ja. Ja, ja, mit dir bleib ich bis zum